Danach ereignete es sich, dass der König der Ammoniter starb und sein Sohn Hanun an seiner Stelle zur Regierung kam. David dachte, ich will mich gegen Hanun, den Sohn Denahas, freundlich erzeigen, wie sich sein Vater mir gegenüber freundlich erzeigt hat. So schickte denn David hin, um ihn durch Leute seiner Umgebung wegen seines Vaters Trost zusprechen zu lassen. Als nun Davids Hofbeamte ins Land der Ammoniter kamen, sagten die Fürsten der Ammoniter zu ihrem Herrn Hanun, glaubst du denn, dass David, indem er dir Tröster zusendet, deinem Vater eine Ehre erzeigen will? Sicher hat David seine Beamten nur zum Zweck der Erforschung der Stadt an dich gesandt, um sie auszukundschaften und dann zu zerstören. Da ließ Hanun die Beamten Davids ergreifen, ließ ihnen den Bart halb abscheren und die Kleider halb abschneiden, bis ans Gesäß, und schickte sie dann fort. Als man dies David meldete, sandte er ihnen entgegen, denn die Männer waren schwer beschimpft, und der König ließ ihnen sagen, bleibt in Jericho, erst wenn euch der Bart wieder gewachsen ist, kommt zurück. Als nun die Ammoniter merkten, dass sie sich bei David verhasst gemacht hatten, schickten die Ammoniter hin und erkauften sich die Aramäer von Beth-Rehab und die Aramäer von Zoba, 20.000 Fußsoldaten, sowie den König von Macha, Istob mit 12.000 Mann. Als David davon hörte, schickte er Job mit dem ganzen Heere, den Giborim, hin. Aber die Ammoniter rückten aus und stellten sich vor dem Stadttor in Schlachtordnung auf, während die Aramäer von Zoba und Rehob, sowie Istob und Macha für sich auf freiem Felde standen. Als nun Job sah, dass ihm sowohl von vorn wie von hinten ein Angriff drohe, traf er eine Auswahl aus allen Erlesenen Israels und stellte sich den Aramäern gegenüber. Den Rest des Kriegsvolks hingegen übergab er der Führung seines Bruders Abisai, damit er sich den Ammonitern gegenüberstelle. Dabei ordnete er an, wenn die Aramäer mir überlegen sind, so musst du mir zu Hilfe kommen, sind aber die Ammoniter dir überlegen, so werde ich herkommen, dir zu helfen. Sei mannhaft und lass uns mannhaft auftreten für unser Volk und für die Städte unseres Gottes, Jahwe aber möge tun, was ihm wohlgefällt. So rückte denn Job mit den Truppen, die er bei sich hatte, zum Kampfe gegen die Aramäer vor, und sie flohen vor ihm. Als aber die Ammoniter bemerkten, dass die Aramäer flohen, flohen sie vor Abisai und zogen sich in die Stadt zurück. Job aber ließ von den Ammonitern ab und kehrte nach Jerusalem zurück. Als nun die Aramäer sahen, dass sie von den Israeliten geschlagen worden waren, sammelten sie sich, und Hadadeser sandte hin und ließ die Aramäer von jenseits des Stromes ausrücken. Sie kamen nach Helam mit Sobach, dem Feldherrn Hadadesers, an der Spitze. Als das David hinterbracht wurde, bot er ganz Israel auf, überschritt den Jordan und gelangte nach Helam. Die Aramäer stellten sich David entgegen und lieferten ihm eine Schlacht. Aber die Aramäer flohen vor den Israeliten und David tötete den Aramäern 700 Wagenpferde und 40.000 Mann, auch ihren Feldherrn Sobach verwundete er so, dass er dort starb. Als aber sämtliche Hadadeser untergebenen Könige sahen, dass sie von den Israeliten geschlagen waren, schlossen sie Frieden mit den Israeliten und unterwarfen sich ihnen, und die Aramäer fürchteten sich, den Ammonitern ferner noch Hilfe zu leisten.